Da steht er, ein freundliches Ungeheuer, das größte lebende Raubtier der Welt. Das selten jagt und wie ein Wiederkäuer sich lieber von Pflanzen ernährt und erhält. Ich nehme einen Apfel, werfe ihn mal eben zu ihm rüber und mit Anmut fast faul. Ohne die mächtige Tatze zu heben, fängt die der Kodiakbär mit dem Maul. Verformt sich der Bär vor meinen Augen, wächst, bis er größer als ein Mammut ist. Eine riesige Ratte mit Rüssel zum Saugen, die Gülle verdaut und Petroleum pisst. Ich verlasse den Zoo und sehe mit Grauen meine Vision schon als Realität. Dass der Plan, solche nützlichen Biester zu bauen, schon längst auf geheimen Gegenkarten steht. Dass der Plan, solche nützlichen Biester zu bauen, schon längst auf geheimen Genkarten steht.